And then suddenly I said, dann sagte ich plötzlich, don't follow the way anymore of your GPS. Folge nicht mehr deinem Navi. GPS. Eu sou da direção aqui. You know when you go down Bath Kai 4, you can turn right. We came from that way. Yes. Ah, okay. Uh-huh. Mm-hmm. So GPS said, turn right and then make a U-turn. Das Navi sagte, biege rechts ab und wende anschließend. I just had this weird feeling in my belly. I don't even know why. Ich hatte ein komisches Gefühl im Bauch. Ich wusste aber nicht warum. I told him, listen, ignore GPS. Just go straight, because then you can make a U-turn there. Ich sagte, ignoriere das Navi, fahr einfach geradeaus, dann kannst du dort wenden. It's towards the school where my son goes. In Richtung der Schule, in die mein Sohn geht. When he went away, I told him. Als er so fuhr, wie ich es ihm gesagt hatte. I didn't even realize that today is Wednesday, so it's market day. Ich realisierte nicht einmal, dass es Mittwoch und Markttag war. I saw the market. Ich sah den Markt. I said to him. Dann sagte ich zu ihm. Do you know this is the best pastel you can eat anywhere in Brazil? Hier gibt es die besten Pastel, die man in Brasilien essen kann. He said to me. Er sagte. Don't talk to me about pastel. Erzähl mir nichts von Pastels. I love pastel. Ich liebe Pastels. And I'm so hungry. I haven't even had time to eat breakfast yet today. Ich bin so hungrig. Ich hatte heute keine Zeit fürs Frühstück. It was 9:30. Es war 9:30. I said, stop the car. Ich sagte, halt an. He stopped the car. Er hielt an. Said, what pastel do you like? Welche Sorte Pastel magst so du? A really big pastel. Ich kaufte ihm eine richtig große Teigtasche. A very Brazilian thing. It's this sugarcane juice. Und etwas typisch Brasilianisches, einen Zuckerrohrsaft. He was so happy. Er war so glücklich. He said, you're the kindest client I've ever had. Er sagte, du bist der netteste Kunde, den ich je hatte. There it was. Da war's. I said, I've learned that from Jesus. Ich sagte, das habe ich von Jesus gelernt. He taught me to be kind and to love people. Er lehrte mich, freundlich zu sein und die Menschen zu lieben. 15 minutes later, in my garage, he gave his life to Jesus. 15 Minuten später gab er in meiner Garage sein Leben Jesus. I said, if you want to come to my house and eat in my house, you're more than welcome to do that. Ich sagte, wenn du reinkommen und in meinem Haus essen möchtest, kannst du das gerne tun. He didn't want to. Aber er wollte nicht. Look. Also schau. Die erste Sache, die du haben musst, um Teil der Ernte zu sein, du musst das Richtige glauben. Die Menschen sind der Religion überdrüssig und viele sind auch der Gemeinde überdrüssig. Aber die Menschen haben eine tiefe Sehnsucht, sich mit Gott zu verbinden und Jesus kennenzulernen. I believe that. Ich glaube das. I believe that before the return of Jesus, that will be the biggest harvest in the history of revival, and I have biblical evidence. Ich glaube, dass es vor der Wiederkunft Jesu die größte Erweckungsernte der Geschichte geben wird, und ich habe biblische Beweise. Peter talks about this. James talks about it. Jesus talked about it. Petrus, Jakobus und Jesus reden darüber. Prophets prophesied, Joel did, and Ezekiel did. Die Propheten, Joel und Ezekiel, haben es vorausgesagt. Isaiah 54 talks about it. Jesaja 54 spricht darüber. So you have to really believe that these are the days of the final great harvest. Du musst wirklich glauben, dass dies die Tage der letzten großen Ernte sind. Because unless you believe it, it's going to happen and you're going to miss it. Wenn du nicht daran glaubst, wird es passieren und du wirst es verpassen. So once you really believe that, wow, there is a harvest at my doorsteps right now. Wenn du wirklich glaubst, wow, die Ernte steht vor der Haustüre. When you're talking about harvest, it's harvesting people for God, so that they will spend eternity in heaven and not in hell. Wenn ich von Ernte rede, geht es darum, Menschen für Gott zu ernten, damit sie die Ewigkeit im Himmel und nicht in der Hölle verbringen. The first thing you have to believe that it's actually here right now. Das Erste, was du glauben musst, ist, die Ernte ist jetzt wirklich da. The second thing you have to do is you have to really want to be part of it. Das Zweite ist, du musst es wirklich wollen, dabei zu sein. Because God is not going to put a gun to your head and make you get people saved. Gott wird keine Waffe an den Kopf halten und dich dazu zwingen, Menschen zu retten. God doesn't do that. Gott macht es nicht. God doesn't control people. He gives people freedom. Gott kontrolliert die Menschen nicht, er gibt ihnen die Freiheit. So you have to say, Jesus, I really want to be part of this. Du musst also sagen, Jesus, ich will wirklich dabei sein. It is called being intentional. Sich bewusst sein, voller Absicht sein. Look, we have about 250 people that graduated from our school of the prophetic and supernatural. Etwa 250 Menschen haben die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen abgeschlossen. One of them a lot of them stick out. They're all very special. Eine von ihnen, ich meine, viele von ihnen heben sich ab. Sie sind alle etwas Besonderes. But one of them, she's from Hong Kong. She's stuck out in the sense that she's very intentional. Aber eine von ihnen, sie kommt aus Hongkong, zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr intentional ist, absichtlich ist. You know, and she's intentional in one area, and that is leading people to Jesus. Sie ist in einem Bereich absichtlich, Menschen zu Jesus zu führen. Every day when she gets up, she says, "Jesus, today I will be intentional. I need to lead somebody to you." Jeden Tag, wenn sie aufsteht, sagt sie: "Jesus, heute werde ich absichtlich handeln. Ich muss jemanden zu dir führen." Let me throw a thought out there. Lass mich einen Gedanken äußern. I wonder how many more people would have gotten saved through us if we would have simply been more intentional. Ich frage mich, wie viel mehr Menschen durch uns gerettet worden wären, wenn wir uns einfach bewusster verhalten hätten. Think that thought. Denk darüber nach. What would have happened if I would have gotten the Uber today and said, "I'm tired. I'm gonna nap a little bit. As soon as I get home, I've got to go into the studio." Was wäre heute passiert, wenn ich ins Taxi gestiegen wäre und gesagt hätte, ich bin müde, ich werde ein Nickerchen machen, denn ich muss nachher ins Tonstudio gehen? Traveled the whole night. Ich war die ganze Nacht unterwegs. What would have happened? Was wäre dann passiert? Could it be that that guy would not be a Christian? Könnte es sein, dass dieser Mann kein Christ geworden wäre? So if we do believe that there is a final great harvest and it's already here now. Wenn du also daran glaubst, dass es eine letzte große Ernte gibt und sie jetzt schon da ist, then you simply have to choose to become intentional. Dann musst du dich einfach dafür entscheiden, bewusst, absichtlich zu handeln. Das bedeutet, Jesus, ich will ein Teil dieser Ernte sein. You know what? Once I became intentional, I was shocked how open the hearts of the people actually are. Als ich mich dazu entschlossen hatte, war ich schockiert, wie offen die Herzen der Menschen tatsächlich sind. You know, I was in Austria just yesterday. Erst gestern war ich in Österreich. And I sat in the house of a woman that I've never sat in. Ich saß im Haus einer Frau, bei der ich noch nie gewesen war. Didn't even know her. Ich kannte sie nicht. I had to do some work there. Ich musste dort einige Sachen erledigen. And you know, I just thought, I'm gonna throw it in. Ich dachte, ich werfe es einfach mal rein. And I began to talk about God and Jesus. Und fing an, über Gott und Jesus zu sprechen. Do you know what she said to me? Weißt du, was sie sagte? She said, "I'm like you. I'm tired of religion and church." Sie sagte, ich bin wie du, ich habe Religion und Kirche satt. She said this. Sie sagte, she said, "My husband has been 7 years, I don't even know how you said that in English or in Portuguese, a messner." You know the guy who serves in the mass? No, they help us, you know? Okay, I'll explain. You know, who gives the, the little bread thing. Yeah, whatever you call them. For how many years? 7 years. Mein Mann ist seit 7 Jahren ein Messner, sagte sie. She said, and we've just become tired of it. Und wir haben es einfach satt. She said, but I really want God. Sie sagte, aber ich sehne mich wirklich nach Gott. Look. Schau. Then I drove to another place. Dann fuhr ich an einen anderen Ort. Another big city in Austria. Eine weitere große Stadt in Österreich. I sat with a man that I had to do some negotiations with. Saß mit einem Mann zusammen, mit dem ich etwas zu verhandeln hatte. And he's Catholic. Er ist ein Katholik. I began to talk to him about God and Jesus and what I believe. Ich fing an, mit ihm über Gott und Jesus zu reden und darüber, was ich glaube. You know what he said to me? Weißt du, was er sagte? He said, "People are looking for the purpose of life and the Catholic Church can't offer it to them any longer." Die Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens, doch die katholische Kirche kann ihnen das nicht mehr bieten. Every place I go, I realize the harvest is right there. Überall, wo ich hingehe, erkenne ich, dass die Ernte schon da ist. So we have to faithfully make ourselves available and be intentional. Wir müssen uns also treu zur Verfügung stellen und absichtlich handeln. Do you know what's been an incredible revelation to me? Weißt du, welche unglaubliche Offenbarung ich hatte? I'm not responsible to save people. Ich bin nicht verantwortlich, Menschen zu retten. So there's God. Gott ist es auch nicht. I know that sounds a little heresy, but it's not. Ich weiß, das klingt ein bisschen ketzerisch, ist es aber nicht. Do you know who's responsible for safe people? Weißt du, wer für die Errettung der Menschen verantwortlich ist? People themselves. Die Menschen selbst. Think about this. Denk darüber nach. God is not responsible because God did everything. Everything has been done. Gott ist nicht verantwortlich, weil er alles getan hat. He gave Jesus Christ. Er gab Jesus Christus. The price has been paid. Der Preis wurde bezahlt. It's not God's responsibility anymore. Es ist nicht mehr Gottes Verantwortung. I can't save people because I'm not the savior. Ich kann keine Menschen retten, weil ich nicht der Retter bin. The only one who can save people is people themselves. Die Einzigen, die Menschen retten können, sind die Menschen selbst. Right? Richtig? Yeah. That's what it says. So steht es hier. He who believes with the heart, confesses with the mouth, shall be saved. So the person themselves is responsible for getting saved. Wer es in seinem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Also ist der Mensch selbst dafür verantwortlich, gerettet zu werden. But look what Romans 10 teaches us so clearly. Schau, was Römer 10 uns so deutlich lehrt. How can they believe, and you need to believe to get saved? Wie können sie glauben, und du musst glauben, um gerettet zu werden? If they don't know. Wenn sie es nicht wissen. How can they know if it hasn't been preached? Woher sollen sie es wissen, wenn es nicht gepredigt wurde? How can it be preached if nobody's been sent? Wie kann es gepredigt werden, wenn niemand gesandt worden ist? Therefore the prophet says, deshalb sagt der Prophet, how beautiful on the mountains are the feet of those who carry the good news. Wie schön sind die Füße derer, die die gute Nachricht verkünden. So we have been commissioned to preach the gospel so that people can get saved. Wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkünden, damit Menschen gerettet werden können.